So, ich begrüße euch ganz herzlich zum nächsten Panel. Ich bin Vanessa vom Vorbereitungsteam der Konferenz. Könnt ihr mich gut hören? Super. Jetzt freue ich mich sehr auf das nächste Panel mit drei tollen Frauen. Das Panel heißt Deutsch, aber mit Migrationshintergrund, mit einem großen Aber. Und es wird auch darum gehen, warum ist das ein Aber und was hat es eigentlich mit diesem Begriff auf sich, den, wie Peggy im Panel davor auch schon gesagt hat, ein Marker ist, eine Kategorie ist, der auf Menschen, die auf Menschen angewendet wird, wo Menschen mit markiert werden, die hier geboren sind oder auch nicht, bis in mehrere Generationen zurück. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Und ich begrüße ganz herzlich Clementine Evokolo-Burnley, die heute dieses Panel jetzt moderieren wird. Und Thülin Dumann, herzlich willkommen. Und ich begrüße Stefanie Laya, Aukongo. Und schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr und übergebe jetzt das Wort an Clementine. Hallo, ich bin sehr, sehr froh und ein bisschen nervös auch. Ich wollte anfangen, langsam, mit ganz vielen Pausen. Mich bei den Organisatorinnen alle zu bedanken. Gestern bin ich zu Hause gegangen. Ich hatte das Glück, so viele Geschichten zu hören, Erfahrungen von ganz, ganz vielen Menschen zuzuhören. Ich habe mich bereichert gefühlt. Ich war berührt, inspiriert. Ich war wütend, traurig. Ich hatte ganz, ganz viele Emotionen in mich, die ich spüren könnte. Die haben nachgewirkt, das ganze Nacht in mich. Und jetzt bin ich hier, gestärkt von euch alle. Danke. Was ich machen würde, ich würde mich vorstellen und dann würde ich Thülin und Laya einladen, sich vorzustellen. Dann würde ich ein paar Worte sagen über unser Format, was wir hier machen, was wir von euch brauchen und was wir euch geben können. Also, dann zuerst über mich. Das ist ein bisschen meine Geschichte. Es heißt, dass ich aus Afrika migriert bin. So wie alle 7 Billionen Menschen auf der Erde. Das hat mich markiert. Also ich will ein bisschen über meine Erfahrungen, über meine Familie erzählen. Ich bin aus Kamerun gekommen, eine ehemalige deutsche Kolonie. Es heißt, ich bin aus meinem Mutterland gekommen, in mein Vaterland. Also, Kamerun existiert seit knapp 60 Jahren. Und Deutschland in dieser Form vielleicht doppelt so lang, gar nicht so lang. Es heißt, ich habe etwas hinter mich. Deutschland auch. Also, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine beiden Eltern Feministinnen waren. Meine Mutter war Lehrerin. Ich blicke zurück an mein Elternhaus und vor mich an meine Kinder, weil ich 3 Töchter habe, die deutsch sind. Ich habe seit 2010 in Deutschland gewohnt und gearbeitet. Ich bin ein Mensch, der schreibt. Ich schreibe Gedichte, Kurzgeschichten. Ich schreibe an einen Roman. Und warum schreibe ich? Ich denke, weil mit Menschen zu kommunizieren, ist meine Leidenschaft, das ist mein Ding. Ich kann das machen. Ich bin nicht dafür bezahlt. Es heißt, ich bin ein Mensch, der arbeitet, auch Geld zu verdienen. Seit 2010 arbeite ich und lebe ich in Berlin. Vorher habe ich in Italien 40 Jahre gewohnt. Ich habe auch da gearbeitet. Ich habe Italienisch gelernt. Davor war ich in Großbritannien. Da habe ich studiert Anglistik, Linguistik. Und da habe ich etwas ganz Wichtiges gehabt, ein europäisches Pass. Dieser Passpanzer, der mich die Grenzen geöffnet hat von Europa. Das ist ganz viel Geld wert, dieser Pass. Also, soweit zu mich. Ich denke, was ich bin, als Einzelmensch nicht so wichtig ist, als was wir hier zusammen sind und sein können. Es heißt eine Generations-, Community-, Nations-, übergreifende Gespräch, der in sich Widerstand ist. Also dann würde ich ein paar Bilder da zeigen von Menschen, die in Deutschland gelebt haben, aus Afrika. Dieser Mann in einer preußischen Uniform, 1900. Der andere in Deutschland gestorben, aus Kamerun. Die haben seinen Namen falsch buchstabiert. Okay, es heißt, wir sind hier seit ganz, ganz lang. Und was in dieser Zeit hat sich geändert? Also ich gebe das Wort über an Laia, einfach weil ich die PowerPoint-Slide da habe, die sie ein bisschen unterstützt. Laia Okongo. Danke, Clementine. Dankeschön. Ich möchte das Panel mit einem Gedicht beginnen, was, glaube ich, meine Geschichte ein bisschen einleiten wird. Als ich nach Deutschland kam, steckten Granatsplitter in meinem ganzen Körper. Hunderte, klitzekleine. Als ich nach Deutschland kam, war es nicht klar, ob das Wasser, in dem ich lebte, sicherer war als das, was danach folgen sollte. Als ich nach Deutschland kam, waren meine Kindheitsfarben nicht orange, gelb oder lila. Meine waren Navy, Camouflage und ÄrztInnenweiß. Als ich nach Deutschland kam, trug ich schon koloniales Wissen in mir und verborgenes schwarzes Wissen meiner Ahnen grub ich Stück für Stück für Stück aus meinem Herzen. Als ich nach Deutschland kam, waren sich FachärztInnen einig und sicher, dass ich schon genug gelebt hatte und mehr von mir nicht zu erwarten ist. Als ich nach Deutschland kam, war ich dem Tod näher als dem Leben. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich im Bauch meiner Mutter schon so viel gesehen, dass nur noch Gesang und Tanz und Schreibkunst und Fotografie meine Seele heilen konnten, können. Als ich nach Deutschland kam, war ich im Bauch meiner Mutter. Als ich nach Deutschland kam, waren es Monate nach dem Anschlag von Kasinga 1978. Als ich nach Deutschland kam, war ich beseelt von Begegnungen wie diesen heute hier. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich möchte mich natürlich eh später vergessen bei all den Bedanken, die mich hier eingeladen haben, die das organisieren. Danke an Clementine, danke an dich. Großartig, falls ich es später vergessen sollte. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und meine Geschichte mit euch zu teilen. Jede Geschichte sollte erzählt werden, jede Geschichte ist besonders und ich finde es großartig, dass wir heute hier zusammengekommen sind und ich wünsche mir von euch, wenn ich das so sagen kann, ich duze euch einfach, wir sind Schwestern, Sternchen. Ich wünsche mir von euch Emotionen. Schnipst, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das spüre ich. Sagt, ja, das habe ich auch erlebt, wenn ihr sozusagen euch da irgendwo wiederfindet. Seid emotional, lasst uns emotional sein und unsere Emotionalität als Stärke sehen. Ja, danke. Meine Geschichte beginnt 1978, wie das Gedicht schrieb. Wahrscheinlich fing meine Geschichte schon viel, viel früher an. Ich bin das Kind, was 1978 von Eltern, aus Eltern stammt, die sozusagen um ihre Unabhängigkeit, um ihre Freiheit kämpften. Und ich bin unmittelbar mit dem Kasinga von den Attentat in Kasinga betroffen, weil meine Mutter mit mir schwanger war und dort angeschossen wurde. Und in diesem Flüchtlingslager, in dem sie dort lebte, gehörte sie zu den wenigen Überlebenden. An dem Tag sind über 1000 Menschen gestorben und sie gehörte zu den ersten, die dort ausreisen konnte. Und sie kam in die DDR und ich habe eine Ostsozialisation. Und ich kam in ein Land, was eigentlich gar nicht, was einfach nur wollte, dass Menschen, die dort um die Unabhängigkeit kämpften, dass denen geholfen wird und dass Namibia aus dem weißen, südafrikanischen, rassistischen, kolonialen und System irgendwie raus können. Und da beginnt es. Meine Mutter gehört zu den ersten 20, die hier in Berlin ankamen. Sie war jung, sie war 16 Jahre. Und hatte so viel Trauma gesehen, so viel Camouflage, so viel Blut, dass sie einfach gar nicht wusste, was sie mit diesem Kind sollte, was in ihrem Bauch lag. Und ich bin hier geboren in einem Land, was eigentlich erst einmal sicher war für mich. Und trotzdem war es klar, irgendwas ist nicht sicher für mich. Und ich, Ich habe letztendlich in einer weißen Familie gelebt, in der DDR, wo es um mich herum keine schwarzen Kinder gab. Wenn ich sie kannte, dann kannte ich sie aus Liedern, die ich nicht wiederholen möchte. Wenn ich sie sah, dann erlebte ich eigentlich, war ich genauso voller Unbehagen und mein Deutsch, ich fragte mich, mein Namibisch, mein Deutsch, was ist das eigentlich? Und es gab eine einzige Frauenzeitschrift in der DDR, wo es jemals ein schwarzes Kind und eine schwarze Frau drauf geschafft haben. Und das war die Geschichte von meiner Mutter und ich. Und es klingt erstmal sehr romantisch und schön, aber diese Geschichte sollte erzählt werden, damit der Staat, dass die Leute in dem Staat erfahren, dass hier ein Mädchen wohnt, was eigentlich gar nicht hergehört, was gar nicht bleiben sollte. Ich lebte 15 Jahre ohne einen Pass überhaupt. Ich war staatenlos offiziell und habe erst später nach der Wende überhaupt einen ersten namibischen, dann deutschen Pass gehabt und fragte mich dabei immer, wer bin ich hier, wenn ich eigentlich nicht hier sein darf? Wer bin ich, wenn ich eigentlich dorthin gehören sollte? Und obwohl ich in einer liebenden Familie lebte, war es trotzdem immer so, dass ass mein Gefühl von, mein Gefühl hier zu sein, sich immer wieder voller Fragen mischte und ich mich eigentlich immer fragte, wer bin ich und wie kann ich sein? Und bestimmt hast du eine Frage oder keine Frage. Bestimmt soll ich jetzt gleich aufhören zu reden. Gut. Danke sehr. Also, ich würde eine Frage später haben. Aber jetzt möchte ich ganz gerne Tülin bedanken für dein Geduld und dich fragen oder einladen, dich vorzustellen. Ja, ich habe ein großes Herz für Übersetzerinnen, weil ich selber lange, lange Jahre übersetzt habe. Die machen eine großartige Arbeit. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Also simultan übersetzen ist, denke ich, auch aus meiner Erfahrung, einer der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Ich werde langsam reden und ich werde auch darauf achten. Die Anfrage zu der Konferenz, ob ich teilnehmen kann und Zeit habe, hat mich in Kolumbien erreicht. Ich war dort eingeladen für so eine Vortragsreihe und für verschiedene Veranstaltungen. Und das war interessant, weil ich auf einmal in einem Kontext war, wo das Deutschsein aus Deutschlandsein permanent Thema war. Ich habe nicht lange nachgedacht, im Kalender geguckt und auch schnell zugesagt, weil ich die Arbeit von International Women's Space sehr schätze und respektiere und gerne natürlich auch unterstütze. Ihr habt alle bei der Anmeldung so eine Mappe bekommen. Da sind auch Bilder von uns allen und unsere Lebensläufe. Also das sind natürlich Ausschnitte. Und ich will auch gar nicht mich jetzt beruflich vorstellen, weil das spielt, denke ich, heute auch nicht unbedingt eine große Rolle. Ich werde, glaube ich, auch zum ersten Mal mich richtig persönlich vorstellen, was ich immer bislang vermieden habe, weil persönliche Geschichten und Erfahrungen sind selbstverständlich sehr wichtig, aber in meiner politischen Arbeit habe ich immer die gemeinsamen Nenner gesucht und nicht aus purer Betroffenheit Sachen gemacht, sondern für verschiedene Identitäten oder für verschiedene Kämpfe mich eingesetzt. Und da hat es für mich auch nie eine Rolle gespielt, wer woher kommt, wer welchen Hintergrund hat, aus welchem Land stammt, welchen Pass hat. Aber diesem Aber zu erklären, ist es wichtig, euch ein paar Ausschnitte aus meinem Leben zu geben. Ich bin in Deutschland geboren, in Nordrhein-Westfalen, in einer kleinen Stadt namens Siegen, auch 1978. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber bis zu einem Zeitpunkt, das waren Ende der 80er, wo meine Eltern etwas verunsichert waren nach der rassistischen Welle und Richtung Wiedervereinigung, sich gefragt haben, ob das überhaupt eine gute Idee ist, so lange hier zu bleiben mit allen Kindern.